I'm here. Where you at? Sound the wet, whoa. Für M gebittet, schreib nicht ins Netz, Homie, komm ans Mic und spit it. Bring alle MCs, I kill them all in a minute. Ich komm zum Battle Place und bin gone in a minute. Denk nicht, das ist mit dem Dream ein wunderbar. Ich komm ins Studio und ich mach wunderbar. Es ist wunderbar, ich bin in einer Topform. Hot on everything that I can spit. Beat mit anderen MCs is the only thing that I can get. Denn ich knips sie aus, knips, knips sie aus. Sie wissen, in Deutschland bahnt sich was an. Manuel ist der Fresco und Noose, der Homie, da ist was Wahres dran. Ich bin anders als ihr Ochsen, komm anders durch die Boxen. Brack, brack, ihr kleinen Fotzen. Auf Mixtape lass ich wissen, dass ich Gangster kenn. Doch in den Charts verhalte ich mich wie ein Gentleman. So ist das Game, ich nimm es und steck mein Schwanz rein. Homie, 200 und du kannst mich sein. Alles andere wäre kein Serious Business. Solange ich Zeit mach ich Business mit Serious Business. Homie, guck mich an und sag, Manuel, you got a lot of them. Guck das M an meinem Hals und du weißt, I got a lot of them. Das ist Summer's Mixtape, holla back, homie.